zwei Typen kommen als Erwachsene wieder zurück an den Ort des Geschehens und fühlen sich nach kürzester Zeit zurückversetzt und mittendrin. Stand da auf dem Titelblatt